Austritt aus dem Euro. Eine Insolvenz des griechischen Staates bzw. eine Einstellung der griechischen Zahlungen für Zins und Tilgung hätte nicht zwingend auch ein Ausscheiden aus der Eurozone und die Rückkehr zur eigenen Währung bedeuten müssen. In der Währungsunion ist die Insolvenz einer staatlichen Entität grundsätzlich nicht anders einzustufen als die Insolvenz eines großen Unternehmens. Für die Märkte hätte der griechische Fall exakt diese Klarstellung bedeutet. Wer Anleihen von Mitgliedstaaten der Währungsunion kauft, geht damit ähnliche Risiken ein, wie sie der Kauf einer Unternehmensanleihe mit sich bringt. Entscheidend ist die Bonität des Emittenten. Für die griechische Politik wäre die Frage der Währung Gegenstand einer Abwägung gewesen. Über eine Abwertung wäre es zwar leichter, die in den letzten 12 Jahren aufgebauten Kostennachteile der griechischen Wirtschaft schnell abzubauen. Hans-Werner Sinn hält einen temporären Austritt Griechenlands aus dem Euro für das Beste. Dann könne es abwerten, wieder wettbewerbsfähig werden und später zu einem veränderten Wechselkurs wieder eintreten. So müsse man nur einen einzigen Preis ändern, nämlich den Wechselkurs. Ohne Wechselkursänderung müsste man dagegen Millionen von Preisen und Löhnen senken, damit die griechische Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig wird. Zwar würden durch die Abwertung die Auslandsschulden wachsen, aber die müsse man Griechenland sowieso zum großen Teil erlassen. Von einem geringen Vertrauen in die immanente Stabilität der gemeinsamen Währung zeugt das häufig zu hörende Argument, wenn ein Austritt eines Landes einmal vollzogen sei, dann verlören die Märkte generell das Vertrauen in die Zukunft des Euro. Deshalb dürfe auch Griechenland nicht austreten. Die Märkte könnten höchstens das Vertrauen in die Zukunft schwacher Partner im Euro verlieren. Und das wäre gar nicht mal schlecht, weil diese Länder dann gezwungen wären, sich das Vertrauen durch ihre Politik aktiv zu erwerben. Damit geht es ihnen nicht anders als jedem Unternehmen, bei dem Aktienkurs und Zinsniveau der Anleihen auch vom Marktvertrauen bestimmt werden. Kenneth Rogoff schlägt vor, Griechenland solle eine Art Sabbatical vom Euro einlegen, um die Export- und Tourismuswirtschaft wieder konkurrenzfähig zu machen. Er sagt aber auch, wenn Griechenland austritt, werden die Märkte schlüssige Antworten auf 2 Fragen fordern. Erstens, welche Länder sollen auf jeden Fall im Euro bleiben? Und zweitens, wie hoch ist der Preis, den Europa dafür zu zahlen bereit ist? Das Problem besteht darin, dass die Europäer keine überzeugenden Antworten auf diese 2 Fragen haben. Ohne Austritt aus dem Euro und die damit verbundene Abwertung der neuen Währung wird der Kostenabbau über strukturelle Reformen, insbesondere flexiblere Arbeitsmärkte, zu erzwingen sein. Das ist sicherlich ein sehr harter Weg, aber auch nicht härter als das Konsolidierungsprogramm, das sich Estland als Folge der Wirtschaftskrise und vor seinem Beitritt zum Euro zugemutet hat. Der heutige EZB-Präsident Mario Draghi sanierte in den 90er Jahren als Staatssekretär im italienischen Schatzministerium den Staatshaushalt und schuf so die Voraussetzung für den Beitritt zur Eurozone. Draghi gesteht zu, dass die Abwertung der Lira Anfang der 90er Jahre der italienischen Wirtschaft durchaus half. Er weist aber auch darauf hin, dass die Wirkung einer Abwertung ohne strukturelle Reformen schnell verpufft. Außerdem bringt eine größere Abwertung meist mehr Inflation mit sich, mit der Folge, dass die Zinsen für die Staatsschuld höher sind. Auch Mitte der 90er Jahre musste der italienische Staat für seine Anleihen immer noch 600 Basispunkte mehr zahlen als Deutschland.